Budapester Ostbahnhof vor einem Jahr. In der Unterführung, die zur Metro führt, verteilt ein 2-Meter-Mann Kleider und Essen. Die Flüchtlinge nennen ihn liebevoll Baba. Az édesanyám az magyar, édesapám az egyiptomi állampolgár. Meine Mutter ist Ungarin, sagt der tätowierte Riese damals ins ARD-Mikrofon. Mein Vater ist Ägypter und ich bin Textildesigner, ich benutze alte Muster. Baba, der auch jüdische Wurzeln hat, wird zum guten Mensch vom Ostbahnhof. Die internationale Presse liebt ihn. Fotos gehen um die Welt. Ein Flüchtlingskind, das im Schoß des Riesen schläft. Baba und die anderen Helfer von Migration Aid versorgen die vielen Menschen, die in Budapest stranden. Baba übersetzt auch. Sie füllen damals die Lücke, die Regierung hinterlässt. Die ungarische Regierung weist die Flüchtlingsfrage von sich, sagt Baba damals im ARD-Interview. Andere europäische Länder sind aufnahmebereiter. Ungarn ist dem nicht gewachsen. Sie wollen die Menschen in offenen Zonen halten, da regnet es, es ist kalt. Dann gehen die Leute weiter. Problem gelöst. Mehr noch, in Radiospots, auf Plakatwänden und in Reden macht die Regierung Stimmung gegen Fremde. Bis heute. Ungarn will keine Flüchtlinge. Brüssel azt követeli, hogy Magyarország engedjen be illegális bevándorlókat. Mondjunk nemet. Brüssel plant, dass Ungarn illegale Einwanderer ins Land lässt. Sagen wir nein, fordert ein Radiospot zum Referendum gegen die Flüchtlingsquote. 1300 Flüchtlinge soll das Land aufnehmen. Die Regierung ist dagegen. Anfang Oktober sollen die Ungarn darüber abstimmen. Premier Orbán will jetzt den Grenzzaun verstärken und er findet, Zuwanderung bedeutet weniger Sicherheit in Europa. Sie bedroht die Menschen. Sie holt uns Terrorismus auf den Hals. Wer sagt, da gibt es keinen Zusammenhang, der hat keine Ahnung. Auch wer Flüchtlingen hilft, so wie Baba, wird in Ungarn angefeindet. Ein Online-Boulevardportal beleuchtet die Vergangenheit des Flüchtlingshelfers. Die Regierungspartei Fidesz schlachtet die Nachricht aus. Es geht um einen Kriminellen, der mehrfach im Gefängnis gesessen hat, unter anderem wegen Betruges und Urkundenfälschung, sagt Fraktionssprecher Janosch Hollas. Er sei zwar kein Heiliger, aber nie im Gefängnis gewesen, antwortete Baba ungarischen Medien. Das entsprechende Medium und den Fraktionssprecher wollte er verklagen.